Dachchen, liebe Jugendliche, dürfen wir mal kurz stören? Kommt auf Antworten los. Folgendes und zwar, wir sind gewissermaßen Opfer einer Flutwasserkatastrophe geworden. So sieht das aus. Unser Sixpack ist in der Havel verschwunden. Krass. Deswegen wollen wir euch herzlich bitten, uns was von eurem Bier abzugeben. Wieso denn nicht? Jetzt müssen alle zusammenhalten. Aber habt ihr die neue Shell-Studie nicht gelesen oder was? Alter, ich hab mein Sixpack von der Esso gekauft. Würdest du denn von dir sagen, dass du alte Werte wie Fleiß, Ordnung und Sicherheit mit modernen wie Kreativität und Toleranz zu einer neuen Synergie verbindest? Ich würde auf jeden, Alter. Ja, komm. Und dann hörst du sicher auch zu den 90%, die meinen, dass sie gut mit ihren Eltern auskommen. Ja, aber auf jeden, Alter. Mann, junge Menschen, junge Menschen. Jürgen, das hat doch keinen Sinn. Verarschen können wir uns alleine, kommen wir jeden. Entschuldigt bitte die Störung, tschüss. Tschüss. Darf wohl echt nicht wahr sein. Unglaublich, oder? Unglaublich. Das junge Menschen. Du siehst, wie jetzt hier die deutsche Jugend jetzt gewissermaßen quasi verfault. So sieht's aus. Fern von Mutti und Vati. Und Omi. Und dem heimatlichen Kühlschrank. Gut, dass man nicht mehr Jugendlicher sein muss. Schwacher Trost für unser Land.